Es ist unklar, woher der Kupferstecher seine Inspiration für das riesige und komplette Geweih hatte, das er seinem Schamanen verpasste. Denkbar, dass er in der Tradition der Fabelwesen einfach Bekanntes kombinierte, so wie Witzens Freund Leibniz glaubte, aus verschiedenen Fossilien und einem Narwalhorn ein Einhorn rekonstruieren zu können. Vorstellbar auch, dass der Kupferstecher die ihm mitgeteilten Attribute schlicht der Wirkung halber übertrieb. Sibirische Schamanen trugen, wenn überhaupt, eher kleine oder angedeutete Geweihe. Womöglich hat sich der Kupferstecher auch aus anderen Kontexten bedient. So haben die Kelten ihren Gott Kernunos, wohl der Gehörnte, mit einem Hirschgeweih dargestellt. Die spätbronzezeitlichen Helme aus dem dänischen Växjö, die Hörner eines Auerochsen besitzen, nebst einem Raubvogelschnabel und einem zweiten Augenpaar, belegen die weite Verbreitung solcher Ideen. Allein aus der Existenz von Geweihen, die menschliche Bearbeitungsspuren zeigen, auf Schamanismus im Mesolithikum zu schließen, ist also durchaus mutig. Es ist einmal mehr ein Beispiel für jene Form der Projektion, in der Unbekanntes in der Vorgeschichte schlicht mit Bekannten aus unserer Welt ersetzt wird. Keine der möglichen Masken aus Starkar oder anderswo ist in einem Kontext gefunden worden, der eine schamanische Verwendung nahelegen würde. Einzig das bearbeitete Rehgehörn unserer Heldin stammt aus einem Grab. Gerade das ist der Grund, warum die Entdeckung einer potenziellen Hirschmaske im Kurpark von Bad Dürrenberg gleich neben einem möglichen Schamaninnengrab fasziniert. Besitzt dieses Stück damit doch das Potenzial, zum Schlüsselfund zu werden, der die bisherigen Theorien bestätigte. Erstmals liegt ein deutlich von Menschenhand bearbeitetes Hirschgeweih mit Schädelansatz aus dem Mesolithikum face to face mit einer besonderen Frau. Ganz so, als sei es ihre Maske, ihr Schutzgeist oder das Seelentier. Auch der Block, in dem das Hirschgeweih lag, wurde komplett geborgen und ins Zentraldepot nach Halle gebracht, wo die eigentliche Freilegung stattfinden sollte. Allein seinetwegen hatte sich die Nachgrabung gelohnt. Aber das war noch längst nicht alles. Wir aber nutzen zunächst die Gelegenheit für ein Treffen mit dem Anthropologen Kurt W. Alt.